Im Dezember 2015 ist der Thailänder Thanakorn Thapanagulapat nach Frankfurt am Main gekommen. Hören Sie, was er über sein erstes Jahr dort erzählt. Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Als ich in Frankfurt am Main angekommen bin, war ich sehr neugierig. Ich habe meine Augen aufgemacht, tief eingeatmet und in meine neue Welt geschaut. Es war fantastisch. Es gibt hier viel Natur, alles ist grün und ruhig. Ich habe es mir anders vorgestellt. Meine Heimatstadt Satun im Süden Thailands ist auch ruhig, aber klein. Aber ich habe mehrere Jahre in Bangkok gewohnt und studiert. Die Stadt mit ihren circa 9 Millionen Menschen ist sehr laut. Wir haben dort auch den Skytrain, eine Hochbahn. Es gibt viele arme, aber auch sehr reiche Leute. Die gibt es in Deutschland auch, aber die Unterschiede sind nicht so groß. Viele Läden, Restaurants und auch Märkte haben in Bangkok jeden Tag lange oder auch in der Nacht auf. Deshalb hat es mich sehr überrascht, dass in Deutschland am Sonntag alle Geschäfte geschlossen sind. Man sieht die Menschen nur am Samstag mit einem sehr vollen Einkaufswagen im Supermarkt. In Deutschland gibt es viele Burgen und Schlösser. Das kenne ich aus Thailand nicht. Auch das Wetter war eine Überraschung, weil es sich so oft ändert. In Thailand ist es immer heiß. Wir haben dort keine Jahreszeiten. Schnee war auch neu für mich. Es war faszinierend, die Schneeflocken auf meiner Haut zu spüren und schmelzen zu sehen. Hier gibt es auch keine Garküchen auf der Straße. In Thailand sagen die Leute, eine Garküche ist schneller und es gibt dort authentischeres Essen als im Restaurant. Dieses Essen ist sehr gesund, aber oft auch sehr scharf. Ich liebe dies sehr. Europäer können das aber oft nicht gut vertragen. Ein weiterer Unterschied? Die Deutschen sind ernst und überlegen viel. Sie lächeln fremde Menschen nicht an oder reden nicht mit ihnen. Wie man weiß, ist Thailand das Land des Lächelns. Wir sind sehr offen zu den Menschen, auch wenn wir sie nicht kennen. In meinem ersten Jahr habe ich viel über die Menschen, das Land und die Mentalität der Deutschen gelernt. Ich akzeptiere, dass jeder anders ist und seine eigene Kultur hat. Deutschland mag ich sehr. Jetzt sind 2 Kontinente meine Heimat. Darüber bin ich wirklich glücklich. Aus seiner Erfahrung hat Thanakorn Thapanagulapat noch einen Tipp. Ich liebe das scharfe thailändische Essen. Aber auch in Hessen gibt es tolle Speisen. Zum Beispiel die Frankfurter grüne Soße. Die hat schon Johann Wolfgang von Goethe sehr gern gegessen. Und ein typisches Getränk hier ist der Äppelwoi, ein Apfelwein. Diese regionalen Spezialitäten sollte jeder probieren.